Mädel-Leute, Servus und herzlich willkommen zu Kapital 11 der erotischen Kurzgeschichten von Rainer Winkler. Im letzten Kapital mit dem Titel Sex nach der Ehe hat der Protagonist mit dem eingängigen Namen Rainer eine junge Liebesgespielin in die hohe Kunst des Fickens eingeführt. Und das, obwohl er eigentlich nur mit älteren und reiferen Frauen schläft. Ich will gar nicht viele Worte verlieren, bevor es letzten Endes losgeht, nur wie immer die Warnung. Holt euch einen Kotzeimer oder positioniert euch neben dem Klo, sodass alles Ausstoßen, das diese Kurzgeschichte verursacht, in dem Behältnis landet, in dem es landen soll. Ich wünsche viel Spaß mit. Kapital 11. Abendrot. Sie stöhnte, während ich in ihr kam. Sie spürte mich und wollte wie so oft mehr. Diese Frau war wahrlich unersättlich, wenn es um Sex ging. Okay, wir sind gerade zwei Sätze in der Story drin und es wird schon gefickt. Normalerweise ist man vom Autor ja gewohnt, dass es erstmal ein kilometerlanges Vorgeplänkel gibt und der eigentliche, in Anführungszeichen, erotische Inhalt viel zu kurz kommt. Aber hier sind die ersten beiden Worte bereits: Sie stöhnte. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was noch kommen mag. Draußen dämmerte es und mir wurde bewusst, dass die Zeit, die ich für meine Arbeit hatte, langsam etwas knapp wurde. Sie zuckte zusammen, als ich mich aus ihr zurückzog, ließ ein Wimmern hören und sah mich an. Ich stand vor ihr, sie lag auf dem Sofa, auf dem ich sie unzählige Male gefickt hatte. Mein Sperma lief ihr aus der nassen und noch vor Geilheit zuckenden Muschi. Als sie mich anlächelte, wusste ich, dass sie mich noch einmal wollte. Ich allerdings hatte keine Zeit mehr. Ich nahm sie an der Hand, zog sie hoch und wir gingen gemeinsam duschen. So würde sich zumindest beides verbinden lassen. In der Dusche, die größer war als normal, nahm ich mir ihren geilen Arsch vor. Die Dusche muss an dieser Stelle größer als normal sein, weil der Protagonist natürlich mehrere hundert Kilo Gewicht hineinzwängen muss. Die Beschreibungen sind wie immer vollkommen unerotisch und hören sich mal wieder an, als hätte der Autor irgendeinen geisteskranken Porno zum Vorbild genommen. Als wir fertig waren, meinte ich: »Nun geh, ich muss noch arbeiten.« Sie lächelte wieder und mir war klar, dass sie immer noch nicht genug hatte. Ich seufzte. Ich war zwar längst nicht am Ende meiner Kräfte, aber ich hatte morgen ein wichtiges Meeting, musste noch einige Dinge dafür vorbereiten und mehrere wichtige Gespräche führen. Als sie sich vor mich knieten wollte, um mich wieder hart zu blasen, schlug ich einen anderen Ton an. Einen, bei dem sie wusste, wenn sie mir nicht gehorchte, würde es Konsequenzen haben. Sie sah mich mit großen Augen an. Mir war klar, dass sie überlegte, ob sie es dennoch machen sollte. Als sie aber meinen Blick sah, ließ sie es bleiben. Der Leser lernt hier den harten, dominanten Rainer kennen. Er schlug wahrscheinlich nicht nur einen anderen Ton an, als die Dame ihn oral befriedigen wollte, er würde sie wahrscheinlich auch schlagen, wenn sie es täte. SM-Rainer in höchster Manier und Sexisten-Rainer auch ein bisschen. In meinem Arbeitszimmer sprach ich mit mehreren Leuten via Kameraübertragung. Nachdem für den kommenden Tag alles geklärt war, schloss ich das Programm und ordnete meine Papiere auf dem Schreibtisch. Ich hörte die Tür aufgehen, sah auf und erkannte, dass sie in einer Schürze mit einem Tablett auf mich zukam. Sie stellte es vor mich auf den Schreibtisch ab und wollte gehen. »Warte!« Sie sah mich lächelnd an. Ich rückte ein Stück von meinem Schreibtisch ab, sodass ich mich zur Seite drehen konnte, deutete vor mich und sagte: »Komm hierher!« Sie sah mich an, gehorchte aber, als sie vor mir stand, hob ich die kurze Schürze ein Stück an. Wie ich es mir dachte, war sie nackt drunter. Ich sah, wie sie mich anschaute, spürte schon wieder, wie mein Schwanz hart wurde. Sie versuchte echt mit allen Mitteln, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich zog sie an der Schürze näher zu mir, gab ihr einen Klaps auf den nackten Arsch, was sie aufstöhnen ließ. Entweder ist die Schürze übergroß oder Rainer ist einfach dumm. Ich denke nämlich, dass es normalerweise zu erkennen ist, ob eine Person unter einer Schürze nackt oder bekleidet ist. Ich habe auch so langsam eine böse Vorahnung, in welche Richtung diese Geschichte geht, nach dem dominanten Auftreten des Protagonisten und dem unterwürfigen, fast sklavischen Auftreten des weiblichen Charakters. Ihre Beine waren nun links und rechts von meinen. Ich umfasste ihren Hintern, spreizte mit meinen Beinen ihre weiter und ließ meine Hand über ihren knackigen Po nach unten wandern. Ich hörte, wie sie scharf die Luft einsog und wusste, sie freute sich darauf, was gleich passieren würde. Ich spürte ihre feuchten Beine. Gott, war die Frau dauernass? Manchmal fragte ich mich, ob sie überhaupt je nicht nass war. Man konnte sie nicht mal als feucht bezeichnen, das wäre der Sache bei Weitem nicht gerecht geworden. Abgesehen davon, dass der gottlose Autor den Namen des Allmächtigen in den Mund nimmt, habe ich noch eine Sache zu bemängeln. Er tut hier so, als wäre es etwas krass Besonderes, dass der Frau die Fontäne nur so aus dem Geschlechtsorgan herausbrechen. Allerdings ist das nichts Besonderes, denn diese Scheiße wird in jeder der Geschichten beschrieben, die diese Kurzgeschichtensammlung beinhaltet. Das Einzige, was hier nicht gerecht wird, ist die Unbesonderheit der beschriebenen Situation im Kontext der schriftstellerischen Machenschaften des Autors. Es war ein leichtes für mich, meine Finger in sie hineinzuschieben. Sie hatte inzwischen eine Hand auf meine Schulter gelegt, um sich abzustützen, während sich meine Finger tief in sie hineinschoben. Ich wusste, sie wollte meinen Schwanz, und dass er sie wollte, spürte ich fast schmerzhaft. Den erdrückte sich bereits stark gegen meine Hose. Doch ich wollte sie jetzt ärgern, und so musste ich mich zusammenreißen. Ich weiß nicht, wohin er zusammenreisen will und will nicht wissen, was eine Reise mit seinem Druck in der Hose zu tun hat, und ich will erst recht nicht wissen, was hier gerade passiert. Ich fing an, sie zu fingern. Wie üblich war sie so geil, dass es nicht lange dauerte, bis ihr Stöhnen heftiger wurde. Ihr Orgasmus stand kurz bevor und sie wollte sich auf mich senken, doch ich hielt sie mit der anderen Hand an der Hüfte davon ab. Ich wollte, dass sie im Stehen kommt, sie sollte spüren, dass ich unzufrieden war, dass sie mich von der Arbeit abhielt. Stellt euch mal vor, ihr wollt einer Person gegenüber zum Ausdruck bringen, dass ihr unzufrieden mit ihrem Verhalten seid. Wie kann man das am besten tun? Ach ja, indem man diese Person zum Höhepunkt führt. Aber sie muss dann im Stehen kommen, sonst ist's ja keine Bestrafung. Was zur Hölle hat sich das Ogerhirn da wieder rausgerendert? Ihre Beine begannen zu zittern, als ihr Höhepunkt immer näher rückte. Sie stöhnte laute, ich schob meine Finger tiefer in sie und spürte zufrieden, wie sie sich zusammenzog, als sie kam. Ihre Beine zitterten weiter, ihre Hand krallte sich fast schmerzhaft an meine Schulter. Ihr Orgasmus war so heftig, dass sie abspritzte und ich spürte, wie meine Hose nass von ihr wurde. Das war längst nicht das erste Mal, dass das passierte, aber es war jetzt schon eine Weile her, dass sie das letzte Mal gemacht hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Rainer noch bei sich halten kann. Schließlich findet er Squiddy oder Squitchy oder wie das Erzähler heißt, total geil. Sie sank auf mir zusammen. Dieses Mal ließ ich es zu. Meine Finger noch in ihr und mir wurde klar, dass es wohl etwas zu viel für sie war. »Wie oft war das jetzt?« fragte ich in ihr Ohr. Sie atmete immer noch schwer und antwortete nicht. Als ich meine Finger bewegte, stöhnte sie und flüsterte atemlos. »Das war das 9. Mal, Meister.« Das ist genau die Art der Geschichte, die ich erwartet habe. Rainer ist der harte SM-Meister und die Frau ist dem unterwürfig. Natürlich hat Rainer absolut keine Ahnung von SM, was man ganz und gar nicht an dieser Geschichte feststellen kann. Ich war unzufrieden, bewegte die Finger erneut und sagte, »Du sollst mich nicht anlügen, oder du musst heute Abend zusehen, während ich es mir mache.« Das war etwas, was ihr überhaupt nicht gefiel. Es war in ihrem speziellen Fall sowas wie die ultimative Bestrafung, denn sie ertrug es nicht, wenn ich mir einen runterholte. Und weder sie fasste, noch sie mich fassen konnte. Dafür hatte ich mir extra Fesseln für das Sofa im Schlafzimmer besorgt. Oder ich fesselte sie einfach mit einem Seil, dass sie sich auch nicht selbst anfassen konnte dabei. »Ich meinte das 12. Mal, Meister. Ich bitte um Entschuldigung.« Ich nickte. »Schon besser.« Ich gab ihr einen leichten Klaps auf den Hintern. Dann überlegte ich kurz und sah neben mir aus der Fensterwand. Schon wieder Fensterwand? Was hat er mit seinen Fensterwänden, Alter? Und sah neben mir aus der Fensterwand, die die Stadt zeigte. Es wurde langsam dunkel. Ich hatte zwar noch Arbeit, aber ich würde das danach erledigen. Die Bestrafung ist aber ultimativ. Mal angenommen, ihr werdet gefesselt vor dem Oger liegend, während er sich selbst befriedigt. Ich glaube, das verstößt gegen die Menschenrechtskonventionen und eigentlich müsste man Rainer dafür vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zerren. Ich würde mich multiple Male selbst einkotzen, wenn ich an der Stelle in der Situation der Frau wäre. Wahrscheinlich würde ich an meinem Erbrochenen ersticken. Sehr interessant auch, dass der harte SM-Meister das Mädel bereits 12 Mal zum Orgasmus getrieben hat, an diesem Tag. »Was ist euer Rekord?«, würde er wohl jetzt fragen. Ich konnte mich immer so schlecht zusammenreißen, wenn sie in so einem Outfit auftauchte. Etwas, was ihr durchaus bewusst war. Ich drückte sie leicht von mir, so dass sie aufstehen musste. Meine Finger zog ich aus ihr, so dass sie leicht wimmerte. Sie sah mir zu, wie ich meine Hose öffnete und meinen harten Schwanz herausholte. Sie strahlte freudig. Mir war ein Rätsel, wie sie nach solch einem Tag noch so geil auf Sex sein konnte. »Dreh dich um und setz dich auf mich!« Sie lächelte und machte, was ich ihr befohlen hatte. Als sie sich auf mich setzte, schob ich ihr meinen Schwanz in die immer noch nasse Muschi, legte eine Hand an ihre Hüfte und die andere unter die Schürze an ihre nackte Brust. Ich hatte schon mehrere Frauen, von normalen hin bis zu extrem Devoten, aber nur selten war einer so unersättlich gewesen. Dazu kam, dass sie grundsätzlich von mir dominiert werden wollte. Das ist eine so eklige Vorstellung. Hoffentlich kommt Rudi irgendwann aus dem Exil in Argentinien zurück und setzt Rainer die goldene Luger an die Stirn. Natürlich stellt er sich eine Mulle vor, die absolut unterwürfig und dauergeil ist. Schließlich ist er ja auch der Fickmeister vom Schauerberg und hat so richtig drauf. Unfucking fassbar. Als ich sie nun fickte, jeden Stoß in sie genoss und der Abend draußen von einem tiefen Rot erfüllt wurde, dachte ich an die Zeit, als ich sie kennenlernte. Damals war sie unerfahrener, hatte zwar öfter schon einen Mann, aber was ein Orgasmus war, wusste sie nicht. Und wie auch andauernd in quasi jeder Geschichte dieses Narrativ bedient werden muss, dass Rainer einer sexuell unerfahrenen Frau zum Glück verhilft. Und das, obwohl er ja eigentlich nur auf ältere, reife Frauen steht. Dass er sie mit seiner Erfahrung unterweist in der heiligen Kunst des Fickens. Einfach nur traurig. Dass er selbst seit 31 Jahren keine Erfahrung hat, außer die, die er in seinem maßlosen Pornokonsum gesammelt hat, kann man mal eben einfach so stehen lassen. Aber das kann man schlichtweg nicht Erfahrung nennen. Da stellt sich die Frage, wie der Autor sich diesen Wunschtraum, den er in dieser Geschichte äußert, erfüllen will. Kennenlernte ich sie in einem meiner Clubs. Sie war da mit einigen Freunden und sie fiel damals schon auf. Sie trug unauffällige Kleidung, etwas, was in einem Club genau das Gegenteil bewirkte. Stellt euch mal vor, ihr fallt irgendwo auf, weil ihr unauffällige Kleidung tragt. Ich erkenne den Sinn nicht. Wiedergesehen hatte ich sie aber erst am nächsten Tag. Ich war abends joggen gegangen, da der Rest des Tages mir keine andere Wahl ließ. Da saß sie auf einer Bank und las ein Buch und bemerkte mich nicht einmal. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich es nicht gewohnt war, dass man mich ignorierte. Als ich sie ansprach, verschwitzt vom Joggen und sie aufsah, wusste ich sofort, dass, was sie für eine war. Ich hatte damals zwar eine, die mir durchaus viel Spaß bereitet hat, aber die Kleine schien mir irgendwas an sich zu haben. Yo, der 250 Kilo Berg geht joggen. Die Pumpe würde so hart gehen, dass sein Herz den Dienst einstellen und ihn ins Reich der Toten geleiten würde. Wobei Charons Boot wahrscheinlich im Acheron untergehen würde, wenn Rainer an Bord kommt. Sie stöhnte, als sie kam, und ich konzentrierte mich wieder auf die Gegenwart. Ich umfasste ihre Brust etwas fester, knetete sie, während ich nun auch kommen würde. Es dauerte nicht lange. Bei ihr dauerte es nie lange. Sie war durch und durch für mich geschaffen. Ihre Muschi nass und eng, dazu schön warm. Immer wenn ich sie fickte, spürte ich, wie mein Schwanz regelrecht in Wolken eintauchte. Als ich abspritzte, stöhnte sie und ich spürte, wie sie enger wurde, als sie einen weiteren Orgasmus hatte. Ich wusste mir nicht zu helfen. Diese Frau war anders als die anderen. Normalerweise, wenn ich eine Frau gefickt hatte, war sie spätestens nach dem 5. oder 7. Orgasmus am Ende. Aber diese konnte selbst dann nicht genug bekommen. Rainer hat hier wohl sein definitives Mädchen gefunden. Sie ist jung, nass, eng, warm und dauergeil. Was kann ein Liebhaber der schönen Stunden wohl mehr wollen? Sie sank nach hinten an meine Brust. Mein Schwanz, der nun schlaff wurde, glitt aus ihr heraus, wobei sie wiederholt zuckte. Meine Hand an ihrer Hüfte schob ich nach vorn, umfasste ihr Geschlecht und spürte mein Sperma aus ihr herauskommen. Die Berührung gefiel ihr offenbar, denn sie kicherte. »Ich spüre, wie dein Sperma sich in mir bewegt.« Nach einer Weile, in der ich sie im Arm hielt, meinte sie, »Ich bin froh, dass du mich damals angesprochen hast.« Ich lächelte, obwohl sie mich nicht sehen konnte. Wir sahen beide auf den roten Himmel draußen und mir war klar, dass wir beide an den ersten gemeinsamen Abend dachten. Was wird denn hier jetzt für eine melancholische Stimmung transportiert? So kennt man dich ja gar nicht, Rainer. Wir saßen beim Essen in einem Restaurant. Sie sah mich immer wieder über ihre Gabel oder ihr Glas hinweg zu mir. Mir war klar, dass sie sich fragte, was als nächstes passieren würde. Als wir mit dem Essen fertig waren, fragte ich sie, was sie machen möchte. Ich sah ihr an, was es war, wollte es aber hören. Sie hatte überlegt und meinte dann, »Wollen wir noch zu dir oder zu mir?« Damit war klar, dass wir das Gleiche im Sinn hatten. Da meine Wohnung näher war, gingen wir dorthin. Wir schafften es kaum aus dem Aufzug, da lag ihr Slip bereits auf dem Boden in meiner Eingangshalle. Die Eingangshalle des riesigen Anwesens zum Schauerberge, das so groß ist, dass dort Aufzüge verbaut werden mussten. Lastenaufzüge, versteht sich. Vielleicht wurden die Aufzüge aber auch nicht verbaut, weil die Bude so riesig ist, sondern weil Rainer mit seinem Gewicht einfach nicht mehr imstande ist, Treppen zu steigen. Sie war damals noch recht unerfahren, obwohl sie schon den einen oder anderen hatte. Als ich sie allerdings leckte und sie daraufhin ihren ersten Orgasmus hatte, war es, als sei der Damm gebrochen. Von da an konnte sie sich nur schwer zügeln. An diesem Abend war sie 5-mal gekommen, das erste Mal beim Lecken und die anderen Male, während ich sie gestoßen habe. Nachdem wir das erste Wochenende zusammen verbracht hatten, wollte keiner von uns mehr jemand anderen. Seither war sie bei mir. Irgendwann stellte sich heraus, dass sie auf Dominanz stand, und so hatte ich angefangen, sie zu erziehen. Jo, ist klar. Rainer, der augenscheinlich nie richtige Erziehung erfahren hat, erzieht eine Frau, die auf Dominanz steht. Ich habe ganz viele Fragen, aber kann gerade keine äußern. Das Ganze ist lächerlich und traurig zugleich. Letzten Endes war sie die geilste Frau, die ich je hatte, und das waren nicht wenige. Beim ersten Mal, als die Dominanz eine Rolle zu spielen begann, wollte sie es wissen, und ich hatte überlegt, wie ich sie bestrafen konnte. Schlagen wollte ich sie nicht, also machte ich etwas, was sie nicht verstand. Ich warf sie aufs Bett, so als ob ich sie hart ficken wollte, kniete mich zwischen ihre Beine und fing an, sie zu lecken und fingern. Jedes Mal, wenn sie kurz vor einem Orgasmus stand, hörte ich auf, was für sie äußerst frustrierend war. Als ich das dritte Mal gemacht hatte, hatte sie ihre Hand selbst an ihre Scheide gelegt und wollte sich durch das Reiben kommen lassen. Natürlich habe ich das verhindert. Es wäre ja keine Bestrafung gewesen. Später fand ich durch Zufall heraus, dass sie es nicht ertragen konnte, wen ich mich anfasste und sie zusehen musste. Ursprünglich wollten wir mal Fesselspiele ausprobieren, also habe ich sie schön gefesselt auf meinem Bett liegen gelassen. Ich stellte mich über sie, fing an, mir einen zu wichsen und wollte sie abspritzen. Als sie anfing, sich zu sträuben und zu stöhnen wegen den Fesseln, begriff ich erst nicht, was los war. Ich dachte, sie bekäme Panik, also band ich sie los und sie stürzte sich direkt auf mich, setzte sich auf meinen Schwanz. Sie begann mich zu reiten. Als wir gekommen waren, fragte ich, was sie gehabt hatte. Sie meinte nur, »Ich mag es nicht, wenn du dich selbst befriedigst, dafür hast du doch mich!« Das hatte mich für einen Moment sprachlos gemacht. Mich macht es ehrlich gesagt auch sprachlos, aber eigentlich wundert es mich nicht. Stellt es doch genau die Objektifizierung von Frauen dar, die Rainer in seinem Ogerstübchen herausrendert. Obwohl eigentlich stellt es klar, dass sich Frauen in seiner Welt selbst zu Objekten machen und sich auch selbst zu Objekten machen wollen. Einfach nur noch krank. Aber mir wurde schnell klar, dass es mir großen Spaß machte, sie damit zu bestrafen. Meistens fesselte ich sie oder schnallte sie am Sofa oder Bett fest und fing an, mir über ihr einen zu wichsen. Sie sah dann hilflos unter mir, zappelte, fand ich einfach nur geil. Manchmal erbarmte ich mich dann und fickte sie doch, manchmal musste sie zusehen, wie ich kam. Entweder auf ihr, was sie dann noch immer recht geil fand, oder was sie am meisten ärgerte, in Taschentücher oder ähnliches, wodurch sie nichts davon hatte. Ich küsste ihren Nacken, nahm meine Hand von ihrer Brust, sie stand auf. Als sie sich herumdrehte, um mich zu küssen, legte ich meine Hand auf ihren nackten Arsch, verpasste ihr einen Schlag und sagte, »Ich komme, wenn ich fertig bin zum Essen!« Als sie das Zimmer verlassen hatte, drehte ich mich nochmal zum Fenster. Meine Frau war doch ein geiles Stück, vielleicht sollte ich sie doch fragen. Wir sind durch mit der Geschichte. Am Ende kommt noch ein kleiner Hint zum Heiratsantrag. Ich hoffe, diese Geschichte wird eine Fortsetzung haben. Dann kann ich nämlich endlich nochmal den Ton des brechenden Herzens hören, wenn er sie vor allen Leuten fragt, ob sie seine Frau werden will. Aber irgendwie war es jetzt wohl mit einer der bescheuertsten und komischsten Geschichten, die der Dicke jemals geschrieben hat. Und es zeigt wieder, wie unfassbar schlimm er durch Pornos sexualisiert worden ist. Wäre Rudi doch nie geflüchtet, dann wäre uns eine Schanze mit Internet für immer verschont geblieben. 11, Abendrot. Name Rainer, Alter 26, Geschlecht männlich, Größe 1,90 Meter, Haare braun, sexuelle Neigungen SM hetero, Zusatz Geschäftsmann. Name Melina, Alter 23, Geschlecht weiblich, Größe 1,63 Meter, Haare rot, sexuelle Neigungen SM unklar. Zusatz, Freundin von Rainer. Wow, mit Melina hat es endlich mal ein anderer Name in die Geschichte geschafft. An den roten Haaren kann ich erkennen, dass sie wirklich das definitive Mädchen sein muss. Shoutout an jeden, der die Anspielung meinerseits erkennt. Auf die sexuelle Neigung, SM unklar, kann ich mir keinen wirklichen Reim machen. Hätte Reinhard einfach hetero hingeschrieben, hätte das auch keinerlei Auswirkungen auf die Geschichte gehabt. Abschlusswort. Diese Geschichte hat keinen bestimmten Ursprung. Ich habe mich einfach hingesetzt und drauf losgeschrieben. Ich finde aber auch, dass man das sieht. Das Einzige, das man sieht, ist wieder, dass du keinen Plan hast. Keinen Plan von der deutschen Sprache, keinen Plan von nichts. Immerhin lülülüst du uns nicht, dass du etwas Ähnliches wie in der Geschichte beschrieben schon mal in Wirklichkeit erlebt hättest. Aber das war selbst dir zu unglaubwürdig, schätze ich. Egal, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, ist wahrscheinlich schon Kapitel 12 auf Odyssey und den Streaming-Plattformen erschienen. Links dazu in der Deskription. Der Plan ist nämlich, die neuen Lesungen immer knapp eine Woche vor Erscheinen auf YouTube auf Odyssey und zum Streamen zu veröffentlichen. Also gönnt euch einen Odyssey-Account, abonniert da und verpasst den ganzen Scheiß nicht mehr. Denn auf Odyssey wird kein Video weggestrikt. Dort gibt es auch all meine Videos, die hier auf YouTube längst gesperrt sind. Folgt mir ansonsten noch auf Twitter, Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Metal off.